Wir stehen alle draußen vor der Tür. Auch Gott steht draußen und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod. Der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Du träumst, Beckmann. Du träumst einen bösen Traum. Wach auf, lebe. Leben? Ich liege doch tot auf der Straße und alles ist aus. Alles ist aus und ich bin tot. Schön tot. Beckmann, du musst leben. Alles lebt neben dir, links, rechts, vor dir, die anderen. Die anderen? Wer ist das? Die anderen sind Mörder. Beckmann, du lügst, du träumst. Die anderen sind gut. Die Menschen sind gut. Gut, gut. Oh, sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht, totgelacht, vor die Tür gesetzt, davongejagt, in aller Menschengüte. Und dann gehen sie an meiner Leiche vorbei. Leichen sind langweilig und unangenehm. Die Menschen haben ein Herz. Die Menschen trauern um deinen Tod. Sie gehen nicht vorbei. Doch, ja, sage, das tun sie. Pass auf, siehst du? Da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der aus mir einen Menschen machen wollte. Herr Oberst! Herr Oberst! Donnerwetter, gibt's denn schon wieder Bettler? Ist ja ganz wie früher. Eben, Herr Oberst, eben. Es ist alles ganz wie früher. Sogar die Bettler kommen aus denselben Kreisen. Aber ich bin gar kein Bettler, Herr Oberst. Nein, ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Grässlich, wie, Herr Oberst? Und Sie haben mich auf Ihrem Konto, Herr Oberst. Grässlich, wie? 2011 plus Beckmann macht 2012. 2012 nächtliche Gespenster. Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann. Nie von einem Beckmann gehört. Was hat Sie denn für einen Dienstgrad? Aber Herr Oberst werden sich doch noch an seinen letzten Mord erinnern. Der mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur und dem steifen Bein. Beckmann, Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Richtig, der. Sehen Sie, diese unterm Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Torfköppe, Raisonneure, Weichlinge, Wasserleichenaspiranten. Ja, also Sie haben sich ersoffen. Ja, Sie waren einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg. Ein bisschen entmenschlicht, ohne jegliche soldatische Tugend. Ein unschöner Anblick, sowas. Ja, nicht wahr, Herr Oberst. Unschöner Anblick, diese vielen dicken, weißen, weichen Wasserleichen heutzutage. Und Sie sind der Mörder, Herr Oberst, Sie! Halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich so als Mörder, Herr Oberst? Wieso? Bitte? Ich? Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tode der Welt, Herr Oberst. Sie haben mich totgelacht, Herr Oberst. So? Möglich, möglich. Sie waren einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen wären. Na, guten Abend. Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst, und vielen Dank für den Nachruf. Hast du gehört, Ja-Sager, Menschenfreund? Nachruf eines ertrunkenen Soldaten. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Oh ja, die Menschen sind gut. Wach auf, Träumer, du träumst einen schlechten Traum. Oh ja, ich träume einen schaurig schlechten Traum. Da, da kommt der Direktor von dem Kabarett. Hallo, Herr Direktor. Wie? Ja, was ist? Kennen Sie mich? Nein. Ja, doch, warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel. Ah, ja, ja. Der Anfänger mit dem Ehebruch-Chanson. Wie hießen Sie ihn gleich? Beckmann. Ach, richtig, ja. Na und? Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber mein Lieber. Doch, doch, doch, weil Sie zu feige waren. Weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie haben mich in die nasse Elbe getrieben, weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten, ich hatte Hunger. Aber Ihre Tür ging hinter mir zu. Sie haben mich in die Elbe gejagt, Herr Direktor. Müssen ja ein sensibler Knabe gewesen sein. Laufen in die Elbe, in die nasse. In die nasse Elbe, Herr Direktor. Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? Wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue? Chanson der Zeit? Einmal satt und dafür tot. Einmal satt und dafür tot. Originell. Ja, schade, dass das Publikum sowas nicht hören will. Schade. Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Hast du das gehört? Du träumst, Beckmann. Wach auf. Träum ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten, groteske, karikierte Menschenmarionetten? Hast du den Nachruf gehört, den mein Mörder mir gewidmet hat? Epilog auf einen Anfänger. Auch einer von denen.